Weil es gibt nicht nur Windbreaker und antifaschistisches Deospray oder Teleskopschlagstöcke. Es gibt Haarfarbe, es gibt Trillerpfeifen. Leute können auch viele Sachen kostenlos kriegen. Und das Konzept, dass ich die Ware, die so gemischt ist, auch immer wieder einen gemischten Dialog ermöglicht. Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Niemandsland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Natürlich, sagen die kleinen Leute, nehmen die Besitzenden den anderen das Geld nicht einfach aus der Tasche. Tatsächlich besteht ja auch ein Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Rothschild eine Bank an sich bringt und einem ordinären Bankeinbruch. Das weiß man doch. Ich aber weiß, jene, die ihre Verbrechen im Großen ausführen, sind so ziemlich die einzigen, die auch kleine begehen können, ohne gefasst zu werden. Sie machen ausgiebig Gebrauch davon. Guten Morgen, hier beginnt ein neues Niemandsland. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer weltweit und hier in der Stadt Barcelona. Es ist Samstag, der 28. Mai 2016. Bertolt Brecht über das Verbrechen. Wir wollen auch heute versuchen, Sie zwei Stunden zu informieren, zu unterhalten und in Erstaunen zu versetzen und zum Nachdenken zu bringen. Wir laden Sie auch ein, uns ab und zu hier und dort heftig zu widersprechen, um uns dann aber auch jede Menge Zustimmung zukommen zu lassen. Der Tag beginnt bewölkt, grau, ein feiner Nieselregen geht auf die Stadt nieder. Für alle Rockfans ein paar Heimatklänge aus dem Rheinland, aus Köln. Osnabrück, wird kein Problem in einem Stück. Nehm eins, mal nachts um drei. Immer sing roh, ist alles frei. Das Nacht ist alles so, wie es sein soll. Die Nacht ist Sterne klar und der Mond ist voll. Wenn ich eh die Abfahrt nahm, keine Stimme kann, weil ich morgen früh daheim. neue Ladung und direkt zurück. Das übermäht die Autobahn, die ich krank. Doch ist schon besser, wenn du Days for Tingle Boss verlangt. Nadine ist jetzt vier, der ist schon okay. Ich seh ne Nennet, hätte ich Job in dir. Wenn ich eh die Abatmung keine Stammi kann, will ich morgen früh daheim. Fast so groß, als hätte ich Hurens Glück. Wenn Ewigkeit lang, ungefähr zwei Jahre, bis ich noch rauskomme und der Prinz und wie's der Bett vor dir. Wenn ich eh die Abfahrt mache, keine Stammi kann, will ich morgen früh daheim. Jenny, yo, yo, ich vermiss dich, Hungs, ihr mein. Niemandsland Kulturgeschichte. Das Kino in der Weimarer Republik. Teil 2. Die Weimarer Jahre gelten heute als die beste Zeit des deutschen Films. Meisterwerke wie Nosferatu und Metropolis entstanden, die auch in Hollywood noch immer Regisseure inspirieren. Hatten wir im ersten Teil über Ernst Lubitsch und die Kinozeit des Expressionismus gesprochen, so wollen wir uns heute anderen Themen zuwenden. Die Weimarer Republik war die Zeit, in der sich der Film von einer Jahrmarktattraktion zu einer Kunstgattung mit eigener Industrie entwickelt hatte, zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Rund 500 Filme wurden im Jahr 1919 in Deutschland produziert, übertroffen nur von Hollywood. Mehr als 20.000 Menschen arbeiteten in der deutschen Filmindustrie. 3.000 Kinos gab es im Land. Täglich besuchten sie 1 Million Menschen. Ein Massenphänomen. Ob also das Kino gut oder schlecht ist, es ist auf alle Fälle einem Schauspielhaus 100-mal vorzuziehen, hatte der Wiener Essayist Egon Friedell 1913 geschrieben. Damals war das noch eine Provokation. Von Caligari zu Hitler nannte der Soziologe Siegfried Krakauer die bekannteste Studie zum Kino der Weimarer Republik, erschienen 1947. Und so nennt auch der Regisseur Rüdiger Suchsland seinen neuen Dokumentarfilm zum Thema. Eine Zeitreise, bei der man dem Kino dabei zusehen kann, wie es sich selbst erfindet. Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten entwickelten in den 20er Jahren etliche jener Genres und Figuren, die noch heute das Kino prägen. Fritz Lang inszenierte seine legendären Thriller Dr. Mabuse, der Spieler, 1922, und M., eine Stadt sucht einen Mörder, 1931, bei denen psychopathische Verbrecher im Mittelpunkt stehen. F.W. Murnau, der in Bielefeld als Sohn eines Tuchfabrikanten geboren wurde und eigentlich Friedrich Wilhelm Plumpe hieß, erfand in Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922, die Bilderwelten für alle künftigen Vampirfilme. Und Josef Mandel, der sich als Regisseur Joe Mai nannte, drehte Abenteuerspektakel wie Das indische Grabmal 1921, für das er sogar Elefanten vor die Kamera holte, die er vom Zirkus Sarasani ausgeliehen hatte. Mit seinen exotischen Kostümen, bombastischen Kulissen und wuseligen Statistenheeren erinnert Das indische Grabmal an Steven Spielbergs Indiana-Jones-Filme, die mehr als 60 Jahre später entstanden. Sogar ein echtes Superhelden-Epos wurde während der Weimarer Republik schon produziert. Batman und Iron Man waren noch nicht erfunden, also griffen Regisseur Fritz Lang und seine Ehefrau Thea von Harbou, die Drehbuchautorin, auf den mittelalterlichen Heldenmythos der Nibelungen zurück. Wie heute in Hollywood üblich, machten sie aus einer Idee gleich zwei Filme, Siegfried und Kriemhilds Rache, die beide 1924 Premiere hatten. Lang und sein Produzent Erich Pommer dachten monumental. Auf dem Gelände von Studio Babelsberg in Potsdam ließen sie die Burg des Hunnenkönigs Etzel errichten. Die Kostüme wurden Jugendstilmalereien nachempfunden. Höhepunkt des Films ist der Kampf des Helden Siegfried gegen den feuerspeienden Drachen, ein früher Triumph der Spezialeffekte-Erfinder. Die Tricktechniker sorgten dafür, dass die Bilder in Erinnerung blieben und das patriotische Pathos der Saga »Ihr kennt die deutsche Seele nicht, Herr Etzel« in den Hintergrund rückte. Der Wettstreit um die spektakulärsten Action-Szenen, die die Brüder Lumière 1895 mit ihren Aufnahmen eines fahrenden Zuges ausgelöst hatten, war in eine neue Phase getreten. Fritz Lang, Thea von Harbou und Erich Pommer suchten immer neue Superlative. Gemeinsam konzipierten sie auch das wohl berühmteste Kunstwerk der Weimarer Zeit, den Science-Fiction-Film Metropolis von 1927. Drei Jahre zuvor hatte der Regisseur erstmals New York besucht, wo ihn besonders die Hochhäuser sehr beeindruckten. Sie inspirierten ihn zu den futuristischen Kulissen von Metropolis. Film ist sichtbar gewordenes Märchen, ist Bildhaftmachung von noch nie Geschautem, nie mehr zu Schauendem. Denn er hat die Macht, geahnte Wunderwelten kommender Jahrhunderte prophetisch vor unseren Augen aufzubauen, schwärmte Fritz Lang. Er heuerte 36.000 Statisten an, die Produktionskosten addierten sich auf 5,3 Millionen Reichsmark. Metropolis war der bis dahin teuerste Film aller Zeiten. Menschheitssymphonie von brausender Melodik und ehernem Rhythmus. Mit diesen Worten bewarb die UFA 1926 bei der Uraufführung den Stummfilm Metropolis. Die Herstellungszeit hatte 310 Drehtage und 60 Nächte betragen, 620.000 Meter Negativmaterial und 1,3 Millionen Meter Positivmaterial waren verbraucht worden. Die Kritik aber reagierte zwiespältig. Überwältigend schön sei dieser Film und zugleich geschmacklos. Eine grandiose Zukunftsvision und zugleich schlimmster Wolkenkratzer Gartenlaubenkitsch, angereichert mit einer gehörigen Portion Sexismus. Er wurde auch der einflussreichste deutsche Film der Epoche, zumindest visuell. Metropolis, die Stadt der Zukunft, dient bis heute als Vorbild, wenn in Hollywood düstere Utopien wie Blade Runner kreiert werden. Die Maschinenfrau aus Metropolis scheint rein äußerlich aus derselben Fabrik zu stammen wie C-3PO, der Protokollroboter aus den Star Wars-Filmen. Inhaltlich wirkt Metropolis heute weit weniger visionär. Eine Revolte von Arbeitern gegen die Maschinen scheitert, doch am Ende versöhnen sich die Arbeiter mit ihrem Boss. Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein, heißt es in der letzten Szene. Andere Regisseure setzen auf Realismus. Ihr Filmstoff war der Alltag ganz normaler Leute. Der letzte Mann, 1924, von F.W. Murnau, zeigt den sozialen Abstieg eines Hotelportiers, der seinen Job verliert. Menschen am Sonntag von 1930, nach einem Drehbuch des Österreichers Billy Wilder, porträtiert im Stil der Neuen Sachlichkeit, wie zwei Männer und zwei Frauen einen Ausflug an einen See machen und flirten. Die Liebeskomödie »Ich bei Tag, du bei Nacht« von 1932 beschreibt schon im Titel prekäre Lebensverhältnisse. Ein Mann und eine Frau bewohnen dasselbe Zimmer zur Untermiete, ohne sich zu begegnen. Denn er arbeitet als Kellner nachts, sie am Tag. Selbst in der Operettenkomödie »Die drei von der Tankstelle« von 1930, einem der ersten deutschen Tonfilme, spiegeln sich die Zeitläufte mit Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit. Die Titelhelden, darunter Heinz Rühmann, sind pleite, ihre Möbel gepfändet. Um größere Lebensnähe zu erzielen, arbeiteten einige Regisseure mit Laiendarstellern, wie im Stummfilm »Mutter Krausens Fahrt ins Glück« von 1929, in dem die Titelheldin aus dem Berliner Arbeiterviertel Wedding am Ende den Gashahn öffnet. Für »Coole Wampe« oder »Wem gehört die Welt«, ein Arbeitslosendrama, an dem auch Bertolt Brecht mitschrieb, drehte Zlatan Dudow Massenszenen mit 4000 Arbeitersportlern. In den Kinos liefen aber auch ausländische Produktionen. Nach dem Ende der Inflation 1923 war Deutschland zu einem attraktiven Markt für Filme made in Hollywood geworden. Die UFA kooperierte mit den US-Studios Paramount und Metro-Goldwyn-Mayer. 1927 etwa kamen neben 243 deutschen Spielfilmen 190 amerikanische Produktionen ins Programm. Hollywood-Filme waren zwar umstritten, Nationalkonservative fürchteten eine Amerikanisierung, aber das Publikum liebte vor allem die US-Western und Komödien mit ihrem weitläufigen Eskapismus. Hollywood lieferte dem europäischen Publikum den amerikanischen Traum. Ihren Höhepunkt erreichte die Hollywood-Begeisterung der Deutschen im März 1931, als Charlie Chaplin, seinerzeit der berühmteste Mensch der Welt, für eine Woche nach Berlin kam, um für seinen neuen Film »City Lights« zu werben. »Das Volk von Berlin empfängt ihn«, notierte Siegfried Krakauer, »das Volk, ohne Unterschiede der Klasse, des Standes, der Religion. Sie rufen jubelnd den Namen dessen, der ihnen teuer ist, und ein Versprechen des Glücks.« Auch Kurt Tucholsky hatte inzwischen das Kino schätzen gelernt. Chaplin, schrieb er, sei ein Sieger des Lebens, der zwar den Unterdrückten angehört, aber doch mit allen Mitteln arbeitend triumphiert. Nur den selbsternannten Herrenmenschen gefiel der Rummel nicht. Chaplin sei Ausländer, Sozialist, womöglich sogar Jude, hetzten rechtsradikale Ideologen. Der Jubel für ihn sei das Schlimmste, was sich je ein Volk an nationaler Würdelosigkeit geleistet hat, schrieb Josef Goebbels, Propagandachef der NSDAP, im Parteiblatt Der Angriff. Seine Schmähung ließ bereits erahnen, was von 1933 an allen deutschen Filmschaffenden drohen sollte, die dem Regime nicht genehm waren. Über 2000 Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren, Kameraleute, Ausstatter und Produzenten flohen vor den Nazis ins Exil. Einige der Besten konnten ihre Karrieren in Hollywood fortsetzen, darunter Fritz Lang und Billy Wilder. Von diesem Exodus hat sich das deutsche Kino bis heute nicht erholt. Literaturhinweise: Walter Laqueur, Die Kultur der Republik, erschienen im Ullstein Verlag, 400 Seiten, nur noch antiquarisch zu erhalten. Dann der Aufsatz von Herrn Martin Wolf, Sensation im Dunkel, Die Weimarer Jahre, erschienen im Spiegel Sonderheft Geschichte, Nummer 5 von 2014. Ferner, für das allgemeine Kulturwissen sehr zu empfehlen, das Buch Licht und Schatten, Filme der Weimarer Republik 1918 bis 1933. Der Autor ist Hans H. Prinzler. Erschienen ist das Buch im Schirmer-Mosel Verlag. Es hat 256 Seiten. Es ist ein üppig bebilderter Band und er gibt Einblicke in das spannendste Kapitel deutscher Kinogeschichte. Regisseure und Darsteller werden ausführlich gewürdigt. Last not least verweise ich natürlich auf den Film selber, Metropolis, und auf alle anderen im Essay genannten Filme. Sie sind fast alle auf YouTube in voller Länge und gut restauriert zu sehen. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2016. Frühling im Niemandsland. आप सबको नमस्कार करता हूं जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं निमस्तलैंड रेडियो से शुभ दिया शुभ शाम शुभ रात्रि vieles passiert im Laufe der Woche wir werden in dieser Sendung ausführlich darüber berichten, besonders die Randale, die Kale Borroka hier in Barcelona im Stadtteil Gracia hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Und die Situation wird natürlich jetzt benutzt, um der linksalternativen Bürgermeisterin ordentlich eins reinzuwirken. Wir werden gleich darüber einiges erzählen. Doch zuerst sprechen wir einmal über Musik. sprechen wir über das Thema Hip-Hop. Ich habe da vor einiger Zeit schon eine Gruppe entdeckt, die wollte ich immer mal wieder vorstellen, weil sie mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Musikalisch und auch textlich. Die Gruppe heißt Neon Schwarz. Es handelt sich um eine deutsche Hip-Hop-Band aus Hamburg. Ich gebe mal ein ganz kleines, kurzes Intro und dann hören wir uns das erste Stück von den Jungs und Mädels mal an. Captain Gibbs und Johnny Mauser veröffentlichten 2010 das Download-Album Neon Schwarz, das kurz darauf von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Achtung Medien wegen des Tracks Flora bleibt, der nach Ansichten der Behörde zu Gewalt aufruft, indiziert wurde. Auf dem Album befindet sich auch das Lied On a Journey, das die beiden Rapper mit der Sängerin Marie Curry aufgenommen haben. Zu diesem Lied wurde ein Video gedreht und über YouTube veröffentlicht. Das Video war erfolgreich und man beschloss, weiter zusammenzuarbeiten. Neon Schwarz wurde gegründet und die Band unterschrieb bei Audiolith Records. Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, dass es sich hier nicht um einen etablierten und konservativen Verlag handelt, sondern um ein alternatives Projekt. 2012 erschien die Extended Play Unterm Asphalt der Strand. Das Video zu On a Journey wurde erneut unter dem Bandnamen Neon Schwarz veröffentlicht. Zudem entstanden Videos zu Heben ab und The Rain. Heimat im Herzen wurde als Live-Video ebenfalls veröffentlicht. 2013 folgte eine Split-Single mit dem Rapper Kobito. In dem Lied In deiner Stadt wurde auch zum ersten Mal das neue Crew-Mitglied Spion Y vorgestellt. Und am 6. Mai 2016, brandneu, erschien das zweite Album Metropolis, das Platz 81 der deutschen Albencharts erreichte. Gut, ich leg mal die Scheibe von Neon Schwarz ein, dann hören wir uns das erste Lied an, dann haben wir einen kleinen Eindruck, was die Jungs und Mädels so drauf haben. Und danach geht's dann voll in die Aktualität, in die politischen und sozialen Angelegenheiten. Nicht nur hier in der Stadt, sondern in Europa, in Deutschland und weltweit. Neon Schwarz, unser Haus ist ein Hausbesetzerlied, das spielt an auf das Lied von den Tonsteine Scherben, das ist unser Haus, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das waren, jawohl, die 70er Jahre in Berlin. Unser Haus, Neon Schwarz, ab geht's. Jetzt ein Vitamin in die Willen, die liegen im Viertel wie Tiere, die schlafen, jetzt geweckt sind. Wir wollen Action, kotz rein zum Soft-Eis. Wir gucken in dein Loft rein, Kids stürmen die Hochzeit. Och nein, weil das Haus allen gehört, wird die Party gestürmt und der Burgfrieden gestört. Wir tanzen auf dem Dach, weil die Nacht viel zu kurz war gekommen, um zu bleiben am Kindergeburtstag. Da kein Platz zum Pennen und wir bisher noch kein Zimmer fahren. Kommt alle mit, verdammt, wir holen uns unser Nimmerland. Wenn ihr Geld machen wollt, verkauft doch das Rathaus. Ich wohne in der Rap-Etage, über mir läuft immer Punk. Reggae läuft im zweiten Stock, im ersten gibt es Soul und Funk. Im Keller immer ich häng auf der Dachterrasse. Ich kann ehrlich sagen, dass ich keinen meiner Nachbarn hasse. Hier kennt wirklich jeder jeden, niemand ist hier anonym. Alle wollen ihr Leben leben, Ideen fangen hier an zu sprühen. Das ist, was sich alle wünschen, doch leider fast niemand sagt. Und auch fast alles, was ich will, kein Gott, kein Staat, kein Mietvertrag. Das hier ist kein Hippie-Shit, doch dieses Haus ist immer offen. Wir können Dinge ändern, diese Welt ist nicht in Blei gegossen. Alles möglich, alle Farben, fetter als Gelb. Unser Haus, unsere Stadt, unsere Welt. I'm running the city. Wir besetzen deine Bude. Haus, ich kenn mich und meine Kollegen nicht raus. In meinem Block. Da kein Platz zum Pennen und wir bisher noch kein Zimmer fahren. Kommt alle mit, verdammt, wir holen uns unser Nimmerland. Das ist unser Haus, das ist unser Haus. Da kein Platz zum Pennen und wir bisher noch kein Zimmer fahren. Kommt alle mit, verdammt, wir holen uns unser Nimmerland. Das ist unser Haus, das ist unser Haus. Die Gruppe Neon Schwarz aus Hamburg. Ich stelle mal gerade die Besetzung vor, beziehungsweise nenne sie. Also wie gesagt, Genre ist natürlich Hip-Hop, eindeutig gegründet 2012. Dann haben wir als Gründungsmitglieder den Rapper Captain Gibbs, ebenfalls zuständig für den Rap Johnny Mauser und für den Gesang Marie Curry. Die aktuelle Besetzung besteht ebenfalls aus Captain Gibbs, Johnny Mauser, Marie Curry. Und ein DJ ist auch dabei, Spion Y, der ist seit 2 Jahren dabei. Ein paar Worte zum Stil der Gruppe. Neon Schwarz machen Hip-Hop mit linken Texten in der Tradition von Anarchist Academy. Die Musik bezeichnen sie stellenweise als Zecken-Rap. Das ist natürlich eine witzige Anspielung auf den Nazi-Begriff Zecken. Nazis nennen linke, engagierte Menschen Zecken. Also Ungeziefer. Und die haben das ironisch aufgegriffen und nennen sich einfach so. Die Band verbindet Elemente der Popmusik mit härteren elektronischen Passagen. Während Captain Gibbs eher aus der Hip-Hop-Ecke kommt, ist Johnny Mauser eher der Backpack-Rapper. Marie Curry dagegen ist weniger eine Rapperin als eine Sängerin, das hört man. Und man dankt es. Schon wieder klein gekriegt, doch wir sehen den Wald vor lauter Palmen nicht. Du hast heute jede Pause vergessen, weil alles in dir übersprudelt wie auf Brausetabletten. Von dem Gefühl nach Hause zu retten, rüber zu tragen, für mehr Euphorie an übleren Tagen. Wenn du glaubst, dass du ständig gegen Wände rennst, sieh es als Vorteil, wenn du... Ein paar Worte zur Diskografie. 2012 Heben Up on a Journey, die erste Single, erschien bei Audiolith Records. 2012 dann Unterm Asphalt der Strand, eine EP, Audiolith. 2013 In deiner Stadt, Fangen spielen, Split-Single mit Cubito. 2013 ebenfalls In deiner Stadt, Gestern von morgen. 2014 Fliegende Fische, das ist das Album, das ich hier vorliegen habe und aus dem ich jetzt das zweite Lied spiele, das läuft im Hintergrund, das heißt Hinter Palmen. und 2016 ganz frisch erschienen Metropolis, Album Audiolith Records. Irgendwer legt dir schon wieder Steine in den Weg. Leider zu spät, denn du hast Beine zum Gehen. Du hast zwei Arme, um die Steine alle wieder aufzuheben. Das tut ein bisschen weh, du willst einfach leben. Was hat der Hundesohn gesagt zu deinem Untermietvertrag? Du seist ein ungeliebter Gast, mach dir die Butterbrote klar. Zieh in eine unbekannte Stadt, mach dir ein paar Nummern erstmal klar. Es geht weiter auf der Reise bis zum Untergehen zu fly. Du spürst den Rückenwind, weil da paar Brücken sind. Und in jeder fest verbundenen Mauer trotzdem Lücken sind. Jeder durch die Welt hat ganz kurz gezittert. Wollt da schnell beiseite, was sind Hamburger Gitter? Dein Leben ist zu kostbar. Im Studio mittlerweile auch eingetroffen und sehr einsatzbereit hier vor dem Mikro. Werner, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Wie geht's? Mollo, gut. Heute ist schon wieder mal Grauschleier über der Stadt. Aber das macht ja nichts. Heute Nachmittag gibt's Bewegungen und Demonstrationen und so. Aber können wir nachher nochmal drüber reden. Ja, wir können es hier vielleicht schon mal ganz kurz andeuten. Es geht um das geräumte Haus. Wir werden später dann ausführlicher darüber berichten. Die Werner, und jetzt kommen wir zu deiner Lieblingsfabrik, die besetzte Bank, zu deiner Kinofabrik. Die existiert im Moment leider nicht mehr. Das ist schade. Wir hatten gerne Bezug auf dieses Kino auch genommen und überhaupt auf dieses Projekt. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Welche Themen haben wir heute noch auf dem Programm, Werner? Was hast du mitgebracht an Interessantem? Gut, also dann lassen wir das mit das ist unser Haus, ihr kriegt uns hier nicht raus und jetzt mit der besetzten Bank, das lassen wir dann für nachher. Ja? Einverstanden, das lassen wir für den Nachrichtenblock, aber worüber wir sprechen könnten, wäre das Urteil zum Fall Esther Quintana. Ja. Da ist nun ein Urteil ergangen. Die angeklagten Polizisten, die dafür gesorgt haben, dass diese junge Frau das Auge verliert, die haben sie einfach weggeschossen. Die sind nun freigesprochen worden von jeder Schuld. Ja, also das, ein Skandal. Das Ganze war passiert am 14. November 2012. Im Laufe der Demonstration zum Generalstreik vor 3,5 Jahren. Und da wurde also einer ganz unbeteiligten Frau, die auf dem Nachhauseweg war, ein Auge ausgeschossen. Und wie immer bei diesen Sachen ist dann halt so, wie reagiert die Polizei? Alles abstreiten, alles negieren. An diesem Tage wurden von uns keine Gummikugeln eingesetzt. Dann kam es raus, dass eben doch, ja, aber wir hatten unsere Einheiten nicht in dieser Zone. Dann kam das auch raus, dass es nicht gestimmt hat. Ne? Ja, aber nicht da, wo diese Frau das abbekommen hat. Ne? Und so ging es weiter. Und am Ende haben sie dann also doch zwei Polizisten angeklagt von den Mossos de Squadra, der katalanischen Polizei. Und also Aufstandsbekämpfungseinheiten, Antidisturbios müsste man das nennen, und wurden also zwei angeklagt von diesen Polizisten. Aber jetzt stellt sich also raus, dass eben doch nicht klar ist, wer eigentlich geschossen hat. Ne? Und das ist jetzt nur der letzte Fall. Also nur in Katalonien gibt es in den letzten 10 Jahren 7 ausgeschossene Augen von den Mossos, ne, seit die Mossos existieren als Einheit. Tote hat es auch gegeben, der letzte ist noch gar nicht so lange her, im Baskenland. wo dort die Erzeugnisse genau gleich vorgegangen ist mit diesen Gummikugeln. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, sagen wir seit Francos Tod, 16 Tode durch Gummigeschosse und 28 Schwerverletzte bzw. Verstümmelte. Und das sind also die toten Afrikaner gar nicht mitgezählt, die da in El Tarajal vom Land aus von der Polizei beschossen wurden und dann ertrunken sind. Ne? Also 16 Tote, 28 Verstümmelte. Und in dieser ganzen Zeit, wie viel verurteilte Polizisten? Exakt null. Nicht einer. Der Skandal in diesem Fall war auch zum Teil eben die Feigheit der Institutionen, das feige sich Verstecken der politisch Verantwortlichen in diesem Fall und natürlich auch in all diesen Fällen und das hämische Beschuldigen erstmal der Opfer. Die werden als erstes dann angeklagt. Man versucht, ihnen aus allem einen Strick zu drehen und sie selber praktisch als Schuldige und als Täter hinzustellen. Und all das hat im Fall Esther Quintana nicht geklappt. Es wäre also ein Fall für ein Lehrbuch, um zu zeigen, wie manipuliert eine durchgedrehte, repressive Polizei und ein Polizeiapparat mit einem ausgesprochenen Korpsgeist die Wahrheit, die Realität und wie wird das Volk versucht in Schach zu halten durch Angst und durch Ausübung und Androhung permanenter physischer Gewalt. Besonders bei einem Generalstreik muss es Opfer geben. Ich glaube, es gab keinen einzigen Generalstreik, wo nicht Leute verletzt, schwer verletzt, sogar umgebracht wurden, wo nicht Verrückte in eine Menschenmenge reinfuhren, wo die Polizei nicht Demonstranten halb totgeschlagen hat. Ich glaube, es gab noch keinen einzigen Generalstreik, wo das nicht passiert ist. Das gehört zum System, das gehört dazu, um den Menschen die Grenzen zu zeigen. Bis hierhin, hier ist praktisch eine Mauer. Wenn ihr hier einen Schritt weitermacht, schlagen wir euch kaputt. Werner, eine andere Frage. Du bist doch Rentner. Ja. Und y con mucha honra. Gut. Du hättest doch jetzt Zeit, um einen kleinen Laden zu eröffnen. Und zwar gibt es in Berlin-Kreuzberg einen Laden für Revolutionsbedarf und Artikel zum praktischen Revolutionsbedarf. Ich habe da eine kleine Reportage. Vielleicht hören wir uns die einmal an und dann sprechen wir ein bisschen darüber. Was glaubst du, was wird da so verkauft in einem Laden für Revolutionsbedarf? Also ich würde da Handgranaten, Maschinenpistolen, Bomben und sowas. Ne? Gut, aber bleiben wir mal im Rahmen der Legalität. Ach so. Ja. Ja, heute hier. Heute hier und morgen da die Legalität. Das wird ja auch jeden Tag verändert. Was ist denn heute legal? Was ist heute illegal in diesem Sinn? Ja, Pfefferspray ist legal. Vielleicht ist alles scheißegal, illegal, legal. Gut, der Laden heißt M99, befindet sich in Berlin-Kreuzberg. Weil es gibt nicht nur Windbreaker und antifaschistisches Deospray oder Teleskopschlagstöcke. Es gibt Haarfarbe, es gibt Trillerpfeifen. Leute können auch viele Sachen kostenlos kriegen. Und das Konzept, dass sich die Ware, die so gemischt ist, auch immer wieder einen gemischten Dialog ermöglicht. Gemischtwarenladen für Revolutionsbedarf. Das klingt nach den 68ern und Che Guevara, nicht aber nach Deutschland im Jahr 2016. Und doch hält sich der Laden M99 in Berlin-Kreuzberg seit über 30 Jahren. Das Publikum ist gemischt. Das Konzept von Gemischtwarenladen mit Revolutionsbedarf heißt, ich will auch, dass alle kommen. So kommen zu mir leider auch Nationalrevolutionäre, Polizeibeamte in Zivil, die sich hier versorgen, wie auch alles andere. Rentner, arme Leute, alles kommt her. Ja, Paul. Meine Frage. Aufnäher mit einer Homo-Fahne. Hast du die? Entweder als gestickte oder als bedruckte habe ich beides. Als besticktes. Besticktes. Ja, oder irgendwas anderes noch mit, also auf jeden Fall mit Homosexuellen. Rund 50 Mal hat die Polizei das Geschäft bereits durchsucht. Die Gründe? Verdacht auf verbotene Zeitschriften und Aufruf zur Straftat. Konsequenzen hatten die Razzien bislang aber nicht. Den ständig wechselnden Eigentümern ist der Laden ein Dorn im Auge. Unzählige Male haben die Besitzer Lindenau schon gekündigt. Bis zum letzten Jahr erfolglos. Seit Sommer 2014 droht dem Laden nun das Aus. Die Kündigung wurde gerichtlich bestätigt, Lindenau aber weigert sich zu gehen. Gemeinsam mit seinen Unterstützern kämpft er für seinen Laden und gegen den Kapitalismus. Ich bin käuflich für 200.000 Euro. Dann würde ich bereit sein, alles aufzugeben, was ich über 40 Jahre aufgebaut habe an Ware, weil dann ist mein Leben hier beendet, weil überall woanders kein Eigentümer nimmt mich. Eine gekaufte Revolution also? Bislang konnten sich Vermieter und Lindenau noch nicht einigen. Ein Aus des M99 wäre für Lindenau schmerzhaft. Ich weiß, dass vielen Leuten das Leben hier nichts mehr wert ist, wenn sowas wie hier verschwindet. Irgendwann ist alles mal vorbei. Ist dann halt so. Aber ich mache so lange, bis es halt nicht mehr klappt. Des de Caldes de Montbui, un salut molt cordial als oients d'aquest meravellós programa, Niemandsland, Radio Contrabanda, FM 91.4 de Barcelona. Ja, wir haben's gehört. Da gibt's auch einiges zu erwerben in diesem Laden. Vielleicht sollten wir ihm sagen, er soll dann, wenn es dort nicht mehr weitergeht, umsiedeln und hierher kommen. Also hier brauchen wir doch dann auch die gleichen Sachen, hoffentlich in nächster Zeit. Ja, aber bei den Innenstadtpreisen für Ladenlokale, da braucht er schon ungefähr 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Euro Miete im Monat. Und das ist nicht so einfach zu machen, es sei denn, man besetzt ein Haus. Genau. Und eröffnet da unten im Erdgeschoss einen schönen Laden. Das ist unser Haus. Laden für Revolutionsbedarf. Achtung, diese Reportage, das muss ich löblicherweise sagen, habe ich auf der Spiegelseite gefunden. Es ist eine Videoreportage, die ich dankenswert übernommen habe für unser Niemandsland. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch. Spanien bzw. die spanische Politik und die Politiker, die Parteien befinden sich im Moment im Wahlkampf und man versucht natürlich die Öffentlichkeit auf Nebengebiete zu locken, auf völlig bedeutungslose, an den Haaren zum Teil herbeigezogene Sächelchen, mit denen man das Volk unterhält und nebenbei gibt es da schon Kürzungsdrohungen von 8 Milliarden, die werden demnächst kommen. Über die wird überhaupt nicht debattiert. Die Armutsbewegung, das heißt die Verelendung breiter Volksmassen, schreitet voran. Hypotheken, Elend geht auch weiter. Aber das Volk wird unterhalten mit kleinen Lügenhistörchen über Venezuela, Werner. Was könnten wir dazu sagen? Ja, also wie du gesagt hast, Wahlkampf. Jetzt sind es gerade noch ungefähr 4 Wochen dann bis zur Wahl am 26. Juni und was wirklich, weil du gerade Venezuela sagst, ja, das ist wirklich haarsträubend, was da sich abspielt. Ne? Das ist ein Wahlkampf hier in Spanien, aber in den Medien geht es dauernd um Venezuela. Wie kann man das verstehen? Ja? Alle äußern sich in irgendeinem Sinne, alle Parteien zu Venezuela. Und es wird nicht geredet über das, was du gerade gesagt hast. Ne? Brüssel will weitere 8 bis 10 Milliarden einsparen, Zwangsräumungen gehen weiter, Arbeitslosigkeit geht nicht runter und wenn ja, für fatale, prekäre Verträge. Armutssituation wird immer größer, diese Bedrohung in die Armut abzusinken, für immer mehr Schichten, ne? Weiß ich, Maulkorbgesetz, ja, da haben sie jetzt gerade eine Journalistin verknackt, die nur ihre Arbeit gemacht hat, Pujol und Frau interviewen wollte, wie die aus dem Staatsgerichtshof rauskommen. Polizei sagt, gehen Sie hier weg, Sie dürfen hier nicht sein, 600 Euro Multa. Ne? Über solche Sachen oder in Andalusien jetzt von 15.000 Zimmermädchen, die dort in Hotels und Pensionen arbeiten, die Hälfte davon bekommt maximal 2 Euro Stundenlohn. pro Stunde. Also Themen wird es genug geben, aber es wird über Venezuela geredet. Was steckt dahinter? Das ist diese Hetzkampagne, die betrieben wird gegen diese neue Partei, Podemos. Die wurde vor erst 2 Jahren gegründet, dann zuerst bei den Europawahlen und dann im letzten Dezember Riesenerfolg gehabt. Und jetzt bei der nächsten Wahl wird also klar sein, dass die zweitstärkste Partei werden nach den Stimmen und die Sozialistische Partei überholen werden. Und jetzt, also deshalb, seit die praktisch existieren, werden die unter Beschuss genommen von allen etablierten Parteien, die selber von Hunderttausenden von Korruptionsskandalen erschüttert sind. Allen voran natürlich die PP, aber auch die PSOE, die jetzt einfach Angst haben davor, dass ihre Fresstöpfe und ihre Pfründe verschwinden. Ne? Also die Angst dieser Parteien und natürlich auch derer, die dahinter stehen, also der Bankensektor, die Unternehmerverbände und auch eben ihre politischen Geistesverwandten in anderen EU-Ländern, die eben einfach einen wild gewordenen Kapitalismus verteidigen. Unter allen Umständen wollen die verhindern, dass wieder so sich was wiederholt wie in Griechenland mit Syriza. Und Werner, wenn ich kurz einfügen darf, die wollen natürlich auch vermeiden, dass sie strafrechtlich belangt werden. Das heißt, eine linke Podemos-Partei an der Macht würde der Justiz praktisch nicht mehr die Daumenschrauben anlegen, sondern würde die Justiz arbeiten lassen. Und dann müsste die Justiz gegen diese Tausende von Korruptionsfällen vorgehen. Und dann gäbe es wirklich Knast und harte Strafen für dieses Mafia-Gesindel, das in den Amtsstuben und in den Ministerien sitzt. Und das wollen sie natürlich auch vermeiden. Es geht also direkt darum, auch Gefängnis zu vermeiden. Deshalb diese Hetze, diese unglaubliche verlogene Hetze dieser Leute. Also genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und also ich hoffe, dass wir bald diesen Tag noch sehen werden, wo diese Typen dann im Knast sitzen und vielleicht dann auch singen, das ist unser Haus. Ja, gut, wer weiß. Aber jedenfalls, bei diesem Kampf gegen Podemos, da ist wirklich jedes, aber auch jedes Mittel recht. Ne? Also, dass man diese Partei dann Populisten nennt, ne? Oder Linksradikale oder Systemgegner oder Kommunisten, das ist ja fast noch normal, das sind ja fast noch Kosenamen. Man hört immer öfter, das sind Stalinisten, die wollen Gulags einrichten für politische Gegner, sind Terroristen beziehungsweise Freunde von Terroristen. Parteigänger von Nordkorea oder Venezuela, ne? Die wollen hier eine Diktatur errichten. Und also das ist ungefähr das Niveau, auf dem sich hier jetzt dieser Wahlkampf abspielt. Ne? Und dazu gehören natürlich auch die führenden Köpfe von dieser Partei zu verleumden, falsche Anschuldigungen zu konstruieren wegen illegaler Parteienfinanzierung. Also ausgerechnet von denen, die selber Dreck am Stecken haben, noch und nöcher. Ne? Oder diese illegale Finanzierung durch ausländische Staaten wie Venezuela und Iran, das hat der oberste Gerichtshof schon 4-mal untersucht und zurückgewiesen. Aber es ist völlig egal, es wird immer wieder und immer wieder auf den Tisch gebracht. Und einfach nach dem Motto, die Lügen eben wiederholen, irgendwas wird schon hängen bleiben. Also von der Presse und auch einzelnen Journalisten, nicht, aber auch zum Beispiel gibt es getürkte Berichte, die der Innenminister an die Polizei in Auftrag gegeben hat und finanziert hat, über Podemos, Polizeiberichte, die werden dann in die Öffentlichkeit irgendwie lanciert, ne? Dann gibt's auf den Kanarischen Inseln eine Richterin, die war Abgeordnete von Podemos, ne? Und die wird jetzt denunziert von einem anderen, von dem Minister Soria. Genau von diesem korrupten Typen mit seinen Geschichten in Panama, ne, wird diese Frau denunziert wegen Korruption oder sowas. Ne? Der muss jetzt was angehängt werden. Und jetzt stellt sich raus, dass der Richter in dem Verfahren gegen sie sich heimlich getroffen hat mit einem Belastungszeugen, der gegen sie aussagen sollte, um ihm zu sagen und ihn zu instruieren, was er aussagen soll, wie er das formulieren soll, wenn er dann ein paar Tage später offiziell von ihm vernommen wird. Ne? Als Gegenleistung hätte dann das Verfahren gegen den Belastungszeugen eingestellt, diese Richtung. Dann diese faschistischen Anwaltssyndikat, Manos Limpias, ne, zusammen mit seinem anderen Nazi-Freund Ausbank, die jetzt gerade im Knast sitzen wegen Erpressung, die haben Prozesse initiiert und finanziert gegen Leute von Podemos. Ne? Also zum Beispiel geht es um den Stadtrat in Madrid, um den einen der Sekretäre der Parteispitze von der Partei, Iñigo R. Jon, wurde von denen angestrengt. Und so wird eben systematisch das politische Klima hier vergiftet. Eine beispiellose Hetze gegen links. Gestern hat der Bürgermeister von Cádiz eine Morddrohung bekommen, der ist auch von dieser Partei. Ich wünsche, dass du bald einen Schuss in den Kopf bekommst, weil du ein Terrorist bist. Und bis dann eben tatsächlich mal irgendeiner durchdrückt und am Abzug. Und also irgendwie erinnert mich das auch sehr stark an die APO-Zeit, so Mitte, Ende der 60er Jahre, wo die Hetze der Springerpresse gegen die ganze Bewegung. Und da hat sich dann ja auch jemand gefunden, der dann Rudi Dutschke in den Kopf geschossen hat. Das kann morgen wieder passieren. Ein gewisser Herr Bachmann, Einzeltäter, hatte zu nichts irgendwie auch nur irgendeine Beziehung. Haha. Das Ganze fing ja auch damit an, dass vor einigen Jahren dieses faschistische Syndikat, diese Gewerkschaft, die in Valladolid nur 2 Mitglieder hatte, und höchstens auf 100 und noch ein paar gekleckerte Mitglieder kam, also schon, das ist ein Witz, den Richter Garçon angeklagt hatte. Und ich erinnere mich, dann hatte der zuständige Richter, der den Richter Garçon, der einen Korruptionsskandal und eine illegale Parteienfinanzierung der regierenden PP-Partei untersucht hatte, der Richter hatte der anklagenden Seite, die völlig stümperhafte Einlassung gemacht haben, beim Formulieren der Anklageschrift geholfen und solche Dinge. Das ist also ein, könnte man sagen, ein juristischer Schweinestall, wirklich ein Augiasstall, der stinkt zum Himmel, aber er funktioniert und er läuft weiter, solange diese rechten Klicken wichtige Schaltstellen der staatlichen Institutionen und der Jurislative und der Exekutive besetzt halten. Und das muss sich ändern. Und wir hoffen, dass sich das ändern wird durch eine starke Podemos-Regierung. Oh, da ist gerade mir ein Pferd hier am Studio vorbeigelaufen. Gut, meine Damen und Herren, es geht auf 11 Uhr zu. Bringen wir noch ein Lied und danach kommt schon der Katastrophenblock. Gestört. Auf die Frage, wer burnt? Dieser DJ ist die Bombe, tick, boom, Digi Dynamite. Nur noch eine Kleinigkeit. Plattentasche, Kopfhörer, Mic eingesteckt. Tausend Styles im Gepäck. Er ist der Grund, warum du täglich auf der Fliege bist. Hinter uns mit 4 Promille und 150 Dezibel. Unser DJ DJ ist ein echter Spion, denn er weiß leider alles und versteckt eine Million. Platten in dem Haus, wo er wohnt. Resident seit neuestem, aber auf einem Floß. Ja. Er macht auf Gangster am Fluss, hat mit Scheiben zu tun wie ein Fensterputzer. 100% Hip-Hop, Martha Cooper mit der Kellerattitüde, Arthur Spooner. Kommt der Sunny Boy entdeckt, hat er Nadeln gesetzt, war schon immer verletzt mit Internet, sein Kinderbett. Eines Tages haben Curry Gibbs und ich ihn mitgenommen. Seit dem Tag schreib ich meinen Namen Y. Dieser DJ hat den Laden gestürmt. Auf die Frage, wer burnt? Dieser DJ ist die Bombe, tick, boom, Digi Dynamite. Tausend Styles im Gepäck. Er ist der Grund, warum du täglich auf der Fläche bist. 1004 Promille und 150 Dezibel. Unser DJ ist ein echter Spion und als Wächter des Tons unterbricht er ihn schon. Sitzt öfter im Café hinter einer Zeitung mit Kupplung, verfolgt er wieder wen, dann gibt er Dampf wie ein Drucktopf. Grad gab's einen Aufruhr, als er aus seiner Zisterne kroch. Neon schwarz, kenn ihn auf Tour als 5-Sterne-Koch. Er cuttet schneller als Lava und Lichter und mit dem Triggerfinger ist er ein wahrer Dichter. Oh yeah, die Menge rastet aus, er ist ein Sunny Boy und sieht auch noch fantastisch aus. Von wegen was, wieso, warum, dieses 3-Fragezeichen trifft dich und nur wegen dem Spion heißt diese Generation Y. Dieser DJ hat den Laden gestürmt. Auf die Frage, wer burnt? Dieser DJ ist die Bombe, tick, boom, Digi Dynamite. Tausend Styles im Gepäck. Er ist der Grund, warum du täglich auf der Fliege bist. 1004 Promille und 150 Dezibel. Unser DJ ist ein echter Spion. Eine Hand auf der Platte, direkte Aktion. Er ist die Wand hinter uns, gibt uns den Takt vor. Stadtkind, kein Bauer, aber kommt dann mit Traktor. Nice Guy, so entgegenkommen wie ein Geisterfahrer. Und bewahrt die Kontenance, auch wenn ich Scheiße laber. Ich meine es ernst, wir hatten niemals Beat. Das ist kein Lobgesang, das hier ist ein Liebeslied. Er ist ein Sunny Boy, er ist verdammt gut drauf. Und sieht verdammt gut aus. Ich guck ihn an, bin von der Rolle so wie Klopapier. Und muss sogar an ihn denken, wenn ich onanier. Bleib smarter. Es ist Samstag, der 28. Mai 2016. Es ist kurz nach 11 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einer Nachricht zum Thema Flüchtlingspolitik. Auf die Eckpunkte des Integrationsgesetzes, das jetzt vorliegt, hatte sich die Große Koalition bereits Mitte April verständigt. Flüchtlingen soll der Einstieg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erleichtert werden. Zugleich drohen Sanktionen bei mangelndem Integrationswillen, was immer das auch sein mag. Rechtzeitig zur Kabinettsklausur auf Schloss Merseburg räumten Union und SPD letzte Streitpunkte bei der Niederlassungserlaubnis und den Wohnsitzauflagen für schutzberechtigte Migranten und Migrantinnen aus. Am Mittwoch hatte das Kabinett das Gesetz beschlossen. Welche Auflagen gelten für Flüchtlinge bei der Wahl des Wohnsitzes? Da ist Folgendes zu sagen. Die Bundesregierung will für eine gleichmäßige Verteilung von Flüchtlingen sorgen, um soziale Brennpunkte in den Ballungszentren und Ghettos zu vermeiden. Der Entwurf zum Integrationsgesetz sieht dafür sowohl positive als auch negative Wohnsitzauflagen vor. Im ersten Fall kann der Staat den Betroffenen für einen Zeitraum von 3 Jahren vorschreiben, an welchem Ort sie wohnen müssen. Im zweiten Fall darf der Staat den schutzberechtigten Migrantinnen und Migranten auch ausdrücklich verbieten, an einen bestimmten Ort zu ziehen, insbesondere wenn zu erwarten ist, dass der Ausländer Deutsch dort nicht als wesentliche Verkehrssprache nutzen wird. Uiuiui, wir hören und merken und sehen schon, dass es alles sehr, sehr schwer zu kontrollieren, nachzuweisen und zu kanalisieren. Allerdings gelten Ausnahmen für Flüchtlinge, die einen festen Job oder eine Lehrstelle vorweisen können. Dann ist immer die große Frage, gibt es eine Pflicht bei den Integrationskursen, die Integrationskurse als das staatliche Kernangebot zur nachhaltigen sprachlichen und gesellschaftlichen Integration, so heißt das offiziell, sollen ausgebaut werden. Vorgesehen ist, die Wertevermittlung in den Kursen von 60 auf 100 Stunden aufzustocken. Die Wartezeiten bis zum Zustandekommen eines Kurses sollen von bisher 3 Monaten auf 6 Wochen verkürzt werden. Die Flüchtlinge sind zur Teilnahme verpflichtet, sonst droht eine Kürzung von Sozialleistungen. Musik. Dann ein anderer heikler Punkt. Wie werden Flüchtlinge auf den sogenannten Arbeitsmarkt vorbereitet? Das heißt, Konkurrenz für ein Prekariat. Die Bundesregierung will Flüchtlinge mit Beschäftigungsangeboten an den deutschen Arbeitsmarkt, wie heißt das so schön, heranführen. Geplant ist dafür die Schaffung von 100.000 zusätzlichen, Achtung, und da sind wir beim Thema, 1-Euro-Jobs aus Bundesmitteln. Das heißt, fast gratis Arbeitskräfte für die Wirtschaft, staatlich subventioniert, und dafür hat man dann ein ausländisches Subproletariat grenzenlos zur Verfügung. Ein kapitalistisches Märchen scheint hier wahr zu werden. Dann gibt es etwas, das nennen sie die sogenannte Vorrangprüfung, laut der ein Job zunächst einem deutschen oder EU-Bürger anzubieten ist, soll für 3 Jahre bei Asylbewerbern und Geduldeten ausgesetzt werden. Allerdings nur in Regionen mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit. Da muss also zuerst ein Deutscher gefragt werden. Hallo, wir haben hier einen 1-Euro-Job für Sie. Da können Sie 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag schuften. Sie kriegen 1 Euro. Das bezahlt die Bundesregierung aus öffentlichen Mitteln. Und dann machen Sie mal schön. Davon werden Sie noch nicht mal satt. Wann dürfen sich Flüchtlinge in Deutschland dauerhaft niederlassen? Eine weitere Frage. Eine unbefristete Niederlassungserlaubnis soll nach dem neuen Gesetz nur dann erteilt werden, wenn der anerkannte Flüchtling bestimmte Integrationsleistungen erbracht hat. Voraussetzung für ein dauerhaftes Bleiberecht nach 5 Jahren ist, dass die Migranten und Migrantinnen ihren Lebensunterhalt durch eigenes Einkommen überwiegend selbst bestreiten. Außerdem müssen sie hinreichende Deutschkenntnisse nachweisen können, was dem Sprachniveau A2 entspricht. Naja, A2 ist ja nicht sehr schwer zu erreichen. Flüchtlinge, die besonders gut integriert sind, können dem Gesetzesentwurf zufolge bereits nach 3 Jahren eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erhalten. Dazu müssen sie eine weit überwiegende Lebensunterhaltungssicherung sowie das Beherrschen der deutschen Sprache auf dem sehr fortgeschrittenen Niveau C1 vorweisen. Und das ist allerdings nach 3 Jahren... ein Hammer. Wer das nach 3 Jahren gelernt hat und auf C1-Niveau ist, da kann man nur sagen, Applaus und Hut ab. Wir riechen also, wohin dieser ganze Integrationskladderadatsch geht, in welche Richtung. Es geht darum, eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren, die das Prekariat noch weiter einschüchtert und auch den rechten Parteien wahrscheinlich dadurch noch weiter Vorschub leistet. Bessere Meldungen kommen da aus der Schweiz zu einem Gesamteinkommen für die ganze Bevölkerung. Dann würde dieser ganze Unsinn einfach wegfallen und die Menschen der unteren Schichten würden nicht gegeneinander aufgehetzt. Zukunftsmusik. Kommen wir zu den Nachrichten in 100 Sekunden. Die übernehmen wir direkt von der Homepage der ARD. Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Parteitag der Linken. Die Vorsitzenden Kipping und Rixinger stellen sich bei dem Treffen in Magdeburg heute zur Wiederwahl. Nach dem schwachen Abschneiden bei den jüngsten Landtagswahlen will die Linkspartei außerdem über inhaltliche Konsequenzen diskutieren. Putin in Athen. Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Tsipras betonte der russische Präsident das Interesse seines Landes an Investitionen in Griechenland. Heute wird Putin die Mönchsrepublik Berg Athos im Norden des Landes besuchen. Der zweitägige Staatsbesuch in Griechenland ist Putins erste Reise in einen EU-Staat in diesem Jahr. Lange Haftstrafen für 15 ehemalige Armeeangehörige in Argentinien. Sie sollen an der sogenannten Operation Condor beteiligt gewesen sein. Dabei hatten südamerikanische Militärdiktaturen in den 70er und 80er Jahren zusammengearbeitet, um Oppositionelle zu verschleppen und zu vermorden. Deutscher Filmpreis in Berlin. Großer Gewinner ist der Film Der Staat gegen Fritz Bauer von Regisseur Lars Kraume. Er gewann insgesamt 6 Lolas. Beste Hauptdarstellerin ist Laura Tonke für ihre Rolle in Hedi Schneider steckt fest. Bester männlicher Darsteller ist Peter Kurt in dem Film Herbert. Schwere Unwetter in weiten Teilen Deutschlands. Hier in Wiesbaden haben Hagel und Starkregen für überflutete Keller und Straßen gesorgt. In Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen suchten Autofahrer Schutz unter einer Brücke. Bei Freiberg wurde die Gemeinde Oberbrobitsch von einer Schlammlawine überrollt. Das Wetter, Sonnenschein und Wolken, dazu im Tagesverlauf einige Schauer oder Gewitter mit Unwettergefahr. In Teilen Norddeutschlands meist trocken, Höchstwerte von 17 bis 28 Grad. Ich habe hier den Spiegel von dieser Woche vor mir liegen. Auf dem Titelbild sieht man ein Wärmebild mit einem Sensor aufgenommen. Das heißt Heimsuchung, große Überschrift. Alle 3 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Der Staat lässt seine Bürger allein. Alle 3 Minuten also wird in Deutschland eine Wohnung ausgeräumt. Die Täter sind oft Mitglieder osteuropäischer Banden. Arme Teufel oder einfach Bekannte. Der Staat scheint machtlos. Ich zitiere mal aus dieser Titelstory, aus diesem sehr langen, umfangreich recherchierten Bericht. Wenn Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Montag vor die Presse tritt, um die neuen Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik zu präsentieren, wird er dem Wohnungseinbruch viele mahnende Worte widmen, wie schon im Jahr zuvor und im Jahr davor und so weiter. Wahrscheinlich wird er vor straff organisierten Reisenden Banden warnen, wieder den Vergleich zur organisierten Kriminalität anstellen, wieder den Kampf dagegen zu einer der wichtigsten Aufgaben seiner Politik erklären und so weiter. Die Frage wird allerdings sein, ob ihm die Menschen da auch noch irgendetwas glauben. 167.136 registrierte Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche registrierte die Polizei im vergangenen Jahr bundesweit. Weitere 55.000 Mal marschierten Diebe in unverschlossene Wohnstuben, um sie auszuräumen. Anders als viele andere Kriminal- und Kriminalitätsdelikte nehmen Wohnungseinbrüche seit 2008 von Jahr zu Jahr alarmierend zu. Inzwischen wird im Schnitt alle 3 Minuten irgendwo eingebrochen. Die Schadenssumme für die Versicherungen gerade stehen ist seit 2010 um 51% gestiegen auf 530 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Und betroffen sind nicht nur die Quartiere der Wohlhabenden, sondern vielfach auch die Heime der Habenichtse. Fast jeder hat Freunde oder Bekannte, denen Langfinger die Bude ausräumten. Oft kämpfen die Opfer noch Jahre später mit den seelischen Folgen. Das wussten auch Union und SPD, als sie 2013 in ihrem Koalitionsvertrag schrieben, Einbruchskriminalität verunsichere die Menschen über die materiellen Schäden hinaus. Sie versprachen daher, der Schutz vor Wohnungseinbrüchen soll verbessert werden. 3 Jahre später liest sich das wie Hohn, schreibt der Spiegel hierzu. Die Mehrheit der Bundesbürger ist inzwischen der Ansicht, der Staat tue nicht genug, um sie vor Einbrechern zu schützen. Ein Kommentar, Werner? Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum nimmt es so zu? Ja, und ich fürchte, für viele Deutsche ist klar, warum. Die Ausländer, die Flüchtlinge, die Immigranten. Ne? Aber gut, man könnte sich ja auch fragen, ob das vielleicht mit was anderem zu tun hat. Ne? Das fällt zeitlich zusammen mit dem Beginn der Krise. Und um die deutschen Hörer noch zu beruhigen, nur noch hier in Spanien ist es genauso. Die Tendenz ist exakt die gleiche. Wir haben aber hier in Spanien im Gegensatz zu Deutschland praktisch keine Flüchtlinge. Ne? Die Regierung hat jetzt 18 akzeptiert und jetzt wollen sie noch mal 20 Flüchtlinge akzeptieren. Also da ist der Unterschied klar. Ne? Wir haben exakt die gleiche Tendenz. Ne? Nach einer Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben 6% der Wohneigentümer bereits eine Alarmanlage installiert. Weitere 63% interessieren sich dafür. Der Bundesverband Sicherheitstechnik freut sich über Rekordumsätze. Bürger bewaffnen sich vermehrt mit Reizgas, Schreckschuss und Signalwaffen, die gefährlicher sind, als viele meinen. Und etliche jagen die Täter sogar schon auf eigene Faust oder fahren nachts mit ihren Autos Patrouille, wie auch hier in Katalonien, besonders in ruralen Gebieten, wo den Bauern alles aus der Scheune geklaut wird, was nicht nied- und nagelfest ist, meistens von rumänischen Banden. Das ist hier bekannt und das ist hier schon ein geflügeltes Wort. Der Staat, so scheint es, lässt es tatenlos geschehen, dass sein Gewaltmonopol ausgehöhlt wird. Das beunruhigt mittlerweile auch die Law and Order Parteien CDU und CSU, die zur nächsten Bundestagswahl die bedrohte Sicherheit zum zentralen Thema machen und damit, und jetzt gibt's einen Lacher hier im Spiegel, da heißt es, und damit gewissermaßen Wahlkampf gegen sich selbst führen werden, denn schließlich stammen seit Ende 2005 noch alle Bundesinnenminister aus der Union. Das heißt, die machen Wahlkampf. Ja, es muss jetzt aufhören, aber die sitzen doch im Ministerium, die könnten doch was machen. Was sehr wichtig ist, wie konnte es dazu kommen, davon abgesehen, dass ein kriminelles Potenzial in den Krisen zunimmt, ist richtig, was du sagst, Es geht aber um den Abbau auch von Polizei, und wo die Polizei sich zurückzieht, da herrscht ein Vakuum, und da gehen die ein und aus und nehmen, was sie sich also nehmen wollen. Es geht also um eine beschämende Wirklichkeit. Ebenfalls gibt es die Verurteilungsquote. Achtung, sie lag laut einer Auswertung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen bei unter 3%. Das heißt, Klauen ist in Deutschland so gut wie straffrei. Mit anderen Worten, mehr als 97% der untersuchten Einbrüche wurden nicht geahndet. Sicher sind in Deutschland demnach vor allem die Täter. Was ich hier in Spanien jetzt als letzte Anekdote gehört habe, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber könnte ich mir durchaus vorstellen, da gibt es jetzt Leute, die verschenken auf der Straße, weiß jetzt nicht mehr, Armbänder oder Schlüsselanhänger oder so Zeug an einzelne Leute, die sie sich vorher angeguckt haben. Und da ist aber angeblich ein GPS eingebaut, und dann können sie den Leuten dann folgen, wo die wohnen, wo sie ihr Auto abstellen und solche Sachen. Was für ein schöner Sonntag. Klar, jeder kennt Leute, die beklaut wurden, bei denen eingebrochen wurde, und die Methoden werden hier immer dreister und immer raffinierter und immer feiner. Das ist klar. Seit dem Jahr 2000 sind also nach Gewerkschaftsangaben bei der Polizei rund 16.000 Stellen gestrichen worden. Die verbliebenen rund 265.000 Beamten kommen kaum noch hinterher. Mitunter machen sie sich nicht mal mehr die Mühe, am Tatort nach Fingerabdrücken zu suchen oder gar nach DNA-Spuren. Bringen würde es ohnehin nicht viel. Werden am Tatort DNA-Spuren eines Verdächtigen entdeckt, kann es schon mal ein Jahr dauern, bis die Ergebnisse aus dem Labor zurückkommen. Oft sind die Täterdaten sowieso bis dahin verloren, weil sie nicht ordnungsgemäß gespeichert wurden und so weiter. Das sieht also nicht gut aus. Okay, ich suche mal gerade unsere Barcelona-Nachrichten-Melodie. Und dann... Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Zum Thema Barcelona-Nachrichten gibt es zuerst einmal die Nachricht über die Guardia Urbana, die städtische Polizei. Die wendet sich im Moment gegen die Bürgermeisterin Ada Colau. Das titeln die Tageszeitungen von La Vanguardia über El País und über El Periódico de Catalunya am Dienstag dieser Woche. Es geht um einen Polizeieinsatz gegen die sogenannten Manteros, von denen einer einen Polizisten mit einem Knüppel geschlagen und verletzt hat. Das Foto ging durch die Presse. Es gab einmal verkehrte Welt, einmal andersrum. Bürger schlägt Polizist. Nun heißt es, dass ein Stadtrat Druck auf die Anwälte des betroffenen Polizisten ausgeübt habe, um zu verhindern, dass der Mantero zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden könnte. Ich erkläre mal kurz, was Manteros sind. Das sind Schwarzafrikaner, Senegalesen zum großen Teil, die oftmals illegal im Land, das heißt ohne gültige Aufenthaltserlaubnis, gefälschte Markenprodukte aus den Ramschfabriken Chinas ohne Gewerbe, Schein und Gewerbeerlaubnis verkaufen. Das ist also, als würde man in einem geklauten Auto besoffen mit auch noch gefälschter Ware und mit Drogen von der Polizei erwischt. Ungefähr. Gut. Dann, nächstes Thema. Eine Häuserräumung im Stadtteil Gracia. Werner, dazu wirst du gleich was sagen. Du warst in der Nacht bestimmt unterwegs, sorgte am Montag für Empörung, Wut und Protest unter den Hausbesetzern und den Sympathisanten derselben in dieser Stadt. Die besetzte Bank, ein Kulturzentrum an der Travessera de Gracia, wurde am Montag von der katalanischen autonomen Polizei, den sogenannten Mossos, geräumt. Das Gebäude, eine ehemalige Bank, war seit 2011 besetzt. Kurios übrigens, der rechte Ex-Bürgermeister Trias hatte, um Aufruhr in der Stadt zu vermeiden, im Jahr 2015 die Miete von 66.500 Euro an die Bank bezahlt. Bezahlt natürlich mit öffentlichen Geldern. Er sagt immer, ich habe die Miete bezahlt, ich habe das bezahlt. Das hat er von unserem Geld bezahlt. Ada Colau hatte den Besetzern schon Ersatzwohnraum angeboten, was diese jedoch ausgeschlagen haben. Das neue Rathaus hatte übrigens die Mietzahlungen eingestellt. Man hatte gesagt, wir sehen nicht ein, dass wir in einem besetzten Haus einer Bank Miete bezahlen sollen. Dann ist es ja kein besetztes Haus. Dann leben die praktisch in einem von uns subventionierten Gebäude. Nun ist die Situation dermaßen eskaliert und verfahren, dass die Besetzer sich weigern, mit dem Rathaus überhaupt weiter zu verhandeln. 3 Nächte in Folge kam es zu heftiger Randale in den Straßen rund um die besetzte Bank, besonders als ein Besetzertrupp am Dienstag eine Neubesetzung versuchte, was von einem starken Polizeiaufgebot im Ansatz schon verhindert wurde. Es kam zu Knüppeleinsätzen, Klamotten flogen, Müllcontainer wurden umgeworfen und abgefackelt. Das Rathaus schätzt den Sachschaden auf ca. 78.000 Euro. 11 Verletzte soll es insgesamt gegeben haben, davon 6 Polizisten, leicht verletzt. Und 60, Achtung, jetzt kommt die Skandalmeldung, 60 umgestürzte Müllcontainer, 2 davon verbrannt. Da lachen wir. 32 Verhaftete, wobei weitere Verhaftungen angekündigt wurden. Das ist die vorläufige Bilanz der 3 Randalenächte. Was sagen wir dazu? Ja, ja, also es geht um unsere geliebte Bank Expropriat, die enteignete Bank, die wir ja hier öfter erwähnt haben und ihre Aktivitäten. Und am letzten Samstag hatten wir noch angekündigt für Sonntagabend Film El Tarajal, aber das war nun nicht mehr. Unsere liebe Polizei ist eingeschritten. Und jetzt, besetzte Bank ist natürlich ein bisschen, muss man sagen, hochtrabender Name, was daran richtig ist, dass das eine Officina, eine Zweigstelle ist von der Caixa de Catalunya, dieser Bank, die hatte aber schon vor vielen Jahren aufgegeben und stand leer, und inzwischen gehört das Ding eben auch nicht mehr der Caixa Catalunya, sondern zu einem Immobilienhai. Und dieses leerstehende Ding wurde dann 2011 besetzt, und seither machen die dort ihre Aktivitäten. Also wirklich alle möglichen Geschichten haben da jeden Tag stattgefunden, Kurse aller Art, Sprachkurse auch, dann Theaterwerkstatt, Kleider sammeln und gratis verteilen an die Nachbarn, die dort wohnen, Lebensmittel, Gemüse, Obst, Filme vorgeführt. Also eine Aktivität, die jetzt viele Jahre lang stattgefunden hat und wirklich gut angekommen ist bei den Nachbarn. Also wirklich verankert und unterstützt von den Nachbarn. Gut, jetzt wird die Polizei hingeschickt und natürlich, wie das dann halt so ist, am ersten Tag sofort ging's los, Polizeieinsatz, Prügeleinsatz, also mal die uniformierte Polizei mit ihren Hartgummiknüppeln, die ungefähr 1,20 Meter lang sind, und auf die Leute eingeschlagen, dann aber auch kleinere Gruppen von Zivilbullen, die haben dann nicht die großen Gummiknüppel, sondern so ausziehbare, ungefähr 1 Meter lange Metallschlagstöcke. Und was auch interessant ist, also wenn die, mindestens jetzt die letzten Tage war so, wenn die dann zum Einsatz kommen, machen die das nicht, um einzelne Demonstranten, die sie identifiziert haben, rauszugreifen und zu verhaften. Die ziehen die raus und gehen mit ihnen in irgendwo eine Ecke, die man nicht so gut einsehen kann, und schlagen die dort zusammen. Ja. Und dann Nachbar hat mir erzählt, wie er oben von seinem Balkon gesehen hat, dass die Polizei mit ihren Polizeiwannen richtig die Leute verfolgt hat, die abgehauen sind. Und also wenn man das ein bisschen weiß, in diesen engen Sträßchen da in Gracia, das ist wirklich unverantwortlich. Und mal sehen, wie das weitergeht jetzt. Ja, es geht schon weiter, Werner. Du hast ja auch schon mitgekriegt, es gibt ein politisches Nachspiel, ein Riesengeschrei von rechter Seite natürlich. Die Bürgermeisterin wird in der rechten Presse angeklagt und in den rechten Medien, sich nicht klar genug hinter die Polizei zu stellen und die Gewalt der Randalierer nicht energisch genug verurteilt zu haben und so weiter. Also, großes Beleidigtsein auch aus Polizeikreisen. Die Polizeigewerkschaft hat die linkskatalanische CUP aufgefordert, die Gewalt der Hausbesetzer zu verurteilen. Die CUP ist natürlich nie mundfaul und die lässt sich nichts erzählen. Die ließ durch einen Sprecher direkt erklären, dass man die Bürgermeisterin auffordere, die Polizeigewalt zu verurteilen und in Zukunft solche skandalösen Prügeleinsätze zu verhindern. Ja, dies ist die Lage hier in der Stadt Barcelona im Moment. Wie gesagt, die rechten Medien bauschen die Randale der Hausbesetzer und ihrer Sympathisanten zur Staatsaffäre auf, zur Staatsaffäre Ada Colau. Nach dem Motto, der müssen wir doch irgendwie einen reinwürgen. Dabei ist völlig bekannt, dass Ada Colau weder mit dem besetzten Haus noch mit dem ganzen Skandal überhaupt nur irgendetwas zu tun hat. Die Frau ist Bürgermeisterin. Die autonome katalanische Polizei wird von der Generalitat befehligt, die Mossos. Das ist auch eine Tatsache. Was aber doch ein bisschen schmerzt, ist ausgerechnet zum einjährigen Jubiläum der Amtsübernahme von Ada Colau im Rathaus hier von Barcelona, wird nun also dieser unglaubliche Druck auf die Partei Barcelona en Comú und die Bürgermeisterin ausgeübt. Eine Menschenrechtsaktivistin wird vor 12 Monaten Bürgermeisterin. Wir waren dabei, wir haben sie ja auch auf dem Sant Jaume-Platz bejubelt und begrüßt. Aus diesem Anlass läuft übrigens heute den ganzen Tag über ein Informationsfest im Park der Estación del Norte, das ist hier im Zentrum in der Nähe des Triumphbogens, mit Diskussionen und Infos zum Thema. 12 Monate, wir legen Rechenschaft ab, heißt das Motto. Wir legen Rechenschaft ab über ein Jahr Wandel in Barcelona. Ja, das, was du vorher schon angesprochen hast, also diese Einsätze jetzt der Polizei in den letzten Tagen, das waren die Mossos des Quadra. Das ist die Brigada Móvil und das sind die Aufstandsbekämpfungseinheiten von den Mossos, die wiederum unter der Zuständigkeit von der Generalitat von Catalunya sind. Also der Innenminister hier, der ist der oberste Chef von denen praktisch. Und die Ada Colau ist als Bürgermeisterin quasi die Chefin von der anderen Polizei, von der Guardia Urbana. Und mit denen, wie du vorher gesagt hast, hat sie jetzt Probleme. Und unter anderem auch, weil sie auch aufgelöst hat von dieser Guardia Urbana, die hatten auch ihre eigene Aufstandsbekämpfungspolizei und die hat sie abgeschafft, also zwischen bei denen kriselt es ja. Aber jedenfalls, worum es jetzt da bei der enteignenden Bank geht, in Gracia, der Widerstand war sehr stark mit großer Unterstützung der Nachbarn. Dann gab es jetzt, glaube ich, am Donnerstagabend eine große, wie nennen die das hier, Casoladora oder so, eine Protestaktion der Nachbarn, die von Balkons der Häuser aus dann Konzert machen mit Topfdeckeln und allem, was irgendwie Lärm macht. Und hier hat man gesehen, dass die Bevölkerung wirklich die Sache unterstützt. Das hat sich dann sogar noch ausgedehnt, diese Straßenrandale auf andere Stadtteile. Und es war also offensichtlich diese Polizeibrutalität für alle, die irgendwas davon mitgekriegt haben. Ja. Und was die Ada Colau sich jetzt erlaubt hat, bei einer Pressekonferenz gestern oder vorgestern, sie hat dann gesagt, ja, die Polizei soll doch bitteschön die Verhältnismäßigkeit der Mittel immer beachten. Ja. Und dann sind sie natürlich auf sie losgegangen, von allen anderen Parteien und von der Guardia Urbana selber. Das heißt ja implizit, dass wir das nicht gemacht haben und das ist also schon zu viel. Ich glaube, heute ist auch wieder aufgerufen zu einer Demonstration. Ja, das ist unserer Meinung nach genau der Punkt, der Schwachpunkt, wo man alle linken Regierungen und Rathäuser versucht zu packen. Das Thema Kriminalität und dann die provozierte Gewalt, die dann angeblich die Schuld sein soll derjenigen, die die politische Führung haben. Im Park gibt es jetzt, um 11 Uhr ist es losgegangen, Taula Uno, Tisch 1, Vorträge und eine Podiumsdiskussion zum Thema Economia del Bene Comune, das heißt Ökonomie oder Wirtschaft des, sagen wir mal, des allgemeinen Wohlstands. Da ist Gerardo Pisarello, das ist der zweite Bürgermeister, zuständig für Arbeit, Wirtschaft und strategische Planung. Dann gibt es einen Tisch über soziale Rechte, da ist Laia Ortiz, ebenfalls eine Stadträtin für soziale Rechte zuständig. Dann Democracia Oberta, offene Demokratie, Ciudad per la Vida, Stadt für das Leben, das alles um 11 Uhr. Um 13 Uhr dann Taula am Aracolau, um 13 Uhr und Susana Segovia. Da kann man mit Aracolau, mit der Bürgermeisterin selbst sprechen. Sie legt da Rechenschaft ab und stellt sich praktisch ihrer Basis. Sie stellt sich den Leuten, die sie gewählt haben, und man kann ihr kritische Fragen stellen und sie wird versuchen, ihre Politik zu erklären. Um 14.30 Uhr gibt es dann Paella Popular, also Paella, eine große Paellada. Und um 19 Uhr 365 Tage en Común, 365 Días en Común. Das ist ein sogenannter Schlussakt. Da wird Ada Colau noch einmal reden, Xavi Domenech, und es gibt Musik von Pau Balbé, Maria Arnal und Marina. Im Parque de la Estación del Norte, heute den ganzen Tag über. Wir haben noch viele, viele, viele Nachrichten, aber ich mache es jetzt kurz. Ich bringe noch eine Nachricht zum Thema Armut im Alter. Es geht um die sogenannte Rentenreform, die die Bundesregierung durchgeführt hat. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert die Rentenpolitik der Bundesregierung. Die angekündigte Lebensleistungsrente und andere Reformen seien nicht geeignet, die wachsende Armutsgefährdung im Alter zu bremsen, heißt es im neuen Jahresgutachten des Verbands. Die geplante Stärkung der Betriebsrenten gehe an besonders von Armut bedrohten Risikogruppen vorbei. Daten des Statistischen Bundesamts zeigten, dass nur 6% der Beschäftigten mit geringem Einkommen, das heißt weniger als 10,36 Euro brutto pro Stunde, über entsprechende Firmenverträge zur Entgeltumwandlung verfügen. Im Durchschnitt aller Arbeitnehmer sind es 22%. Im Jahr 2014 hätten rund 48% der Senioren eine Rente unter 750 Euro bezogen. Also eine Hungerrente, die damit rechnerisch unter dem durchschnittlichen Niveau der Grundsicherung lag. Der Sinkflug des Sicherungsniveaus gefährde die Legitimation der Rentenkasse, so der Bericht. Ja, es wird immer schlimmer, es sieht immer schlechter aus in diesem Wohlfahrtsstaat Deutschland, wo doch angeblich so viel Vermögen da ist und so viel Geld rumliegt und so viel Reiche immer reicher werden. Gut, zum Schluss dieses Katastrophenblocks etwas Kurioses. Es gibt eine recht schrullige, freakige Geschichte. Da ist ein Herr Christiansen, Uwe Christiansen, der ist 56 Jahre alt, der ist Barkeeper in St. Pauli und der hat den Welttrinkgeldtag ausgerufen. Das war letzte Woche. Klar, als Barkeeper würde er sich da freuen, so einen Tag zu haben. Den hatte er auf den 21. Mai festgelegt und er wurde in rund 50 norddeutschen Bars und Restaurants gefeiert. Dazu gibt er ein kleines Interview. Was genau ist ein Welttrinkgeldtag? Alle geben ganz viel Trinkgeld und die Kellner sind glücklich? Christiansen, jo, so ungefähr. Das ist eine Idee, die abends bei zu viel Bier entstand. Das Trinkgeld eines Tages wird für einen guten Zweck gespendet, diesmal an ein Mehrgenerationenhaus. Wir klauen unseren Angestellten aber nicht das Trinkgeld, den Tipp. Wir legen die gleiche Summe noch einmal obendrauf. Als Hamburger wollen wir Vorbild sein für andere Städte, deshalb Welttag. Spiegel, was würden Sie als Barbesitzer sagen, wie viel Trinkgeld ist angemessen? Ich frage dich erstmal, Werner, wie viel Trinkgeld ist angemessen? Oma, es kommt drauf an. Manchmal gar keins und manchmal... Du wirst gut behandelt, normal, professionell. Ja, ich verdiene es ja auch. Gut behandelt zu werden. Wie viel Prozent? Voilà. Je nachdem lasse ich manchmal ein bisschen was liegen. Gut, du willst dich nicht festlegen, du bist sehr diplomatisch, sehr vorsichtig. Die Richtlinie, so sagt Christiansen, liegt bei 10%. Wenn man als Gruppe viele Stunden lang von einem Kellner bedient wurde und hunderte Euro verkonsumiert hat, sollten 30, 40 Euro drin sein. Im Sterne-Restaurant bei über 1000 Euro reichen 7-8%. Ja, 10% fordert der als Barkeeper, ist natürlich ein bisschen Fülle, ne? Aber gut, wir denken ungefähr 5% ist, glaube ich, hier in Spanien das, was als nett und freundlich angesehen wird. Und wenn ich sehr gut bedient werde und die Umstände sind günstig, dann lasse ich das auch gerne bei meinen Lieblingskellnern und in meinen Lieblingsrestaurants. Wir wissen, dass die, die heute an der Macht sind, sehr gut organisiert sind. Sie haben die Macht schon lange und können sie straffrei ausüben. Und es ist offensichtlich, jetzt, wo sie sehen, dass wir Bürger und Bürgerinnen uns organisieren, dass die Macht es uns nicht leicht machen wird. Sie nennen uns Idealisten, Gutmenschen, nette Aktivisten. Sie nennen uns Systemkritiker, Alternative. Und sie werden versuchen, uns lächerlich zu machen, zum Schweigen zu bringen, zu kriminalisieren. Sie behandeln uns als Eindringlinge. Dabei müsste es in der Demokratie doch eine gute Nachricht sein, dass wir Bürgerinnen und Bürger kundtun, was wir wollen und wie wir das wollen. Das ist Demokratie. Alles andere ist Wortgeklingel. Niemandsland. Noch ein Lied von Neonschwarz. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu Kino und Kultur. Neonschwarz habe ich hier das Album Fliegende Fische vor mir liegen. Und dann würde ich sagen, hören wir einfach mal das Titellied an. Fliegende Fische, Neonschwarz. Neonschwarz, wieder da, wieder Widersprüche, wir durchqueren Elemente, so wie fliegende Fische. Ihr findet Tick, Tick, Boom, bald auf jeder Sandbank. Wir breiten uns aus wie der Sonnenaufgang. Neonschwarz, wieder da, Ausreißerbande, grenzüberschreitender Flug außer Lande. Was eine Entscheidung, wie eine Schildkröte im Panzer hocken oder im Wasser, Mantarock, hält nie lange an gegen die Schwerkraft, gewinnen wir nie, mal mit Sepia an die Korallenwand war Gravity. Fische im Trüben, Fischen im Trüben, doch nehmen Eindrücke von drüben, mit zwischen den Flügen und zwischen den Flügeln ist massig Platz zum Weiterspinnen, alle Kiemen voll Utopien, wir suchen weiterhin. Neonschwarz, wieder da, wieder auf Abwägen, wollen die Wellen wieder verlassen und wieder abheben. There's pressure on your lungs, down in the deep. Genug zu haben und deshalb tauche ich manchmal auf, ich brauche Luft zum Atmen. Ich verlasse mein Element, auch wenn es nur Sekunden sind. Keine Welle hoch genug, ich gucke über den Horizont. Wir tauchen auf, weil die Welt voller Lügen ist. Wir tauchen auf, weil das Wasser viel zu trübe ist. Wir tauchen auf, atmen ein, atmen aus, sehen klar und haben gemerkt, dass jede Flosse auch ein Flügel ist. Ich muss hier raus, Mann, halt es nicht aus, Mann. Strom schnell, Schiffsschrauben, kleine Haie, große Fische, trotz meines Alters gelassen. Ich muss den Alltag verlassen, auch wenn ich mir manchmal vor Angst fast in die Hose pisse. Fisch geht aus dem Meer, fliegt 20 Meter weit, stürzt ab und ist zu schwer. Falsche Welt, du fühlst dich einfach unterdrückt. Tauche auf für die Suche nach dem Glück. Hier unten maximal für uns das Richtige im Falschen. Du wirst lange unter Wasser gehalten. Und ich rede nicht von Logen oder denen da oben. Alle kochen nur mit Wasser, ihr verdammten Idioten. Mit dem Strom schwimmen, Fremdwörter. Bunte Federn, kleiner Fisch, Fremdkörper. Das Gegenteil vom Resignierenden Ich ist ein freiheitsliebender, fliegender Fisch. Es geht los, er sucht den Powerknopf auf der Suche nach den Utopien und ein wenig Sauerstoff. Der Mensch geht auf den Mond, der Fisch geht aus dem Meer. 30 Meter, 40 Meter und ein bisschen mehr. There's pressure on your lungs, down in the deep. Letzten 20 Minuten im Niemandsland vom heutigen Samstag, dem 28. Mai. Kino. Wir trauern natürlich auch und bedauern die Räumung der besetzten Bank. Ein Film, der Furore machte, sensationell sogar, war der Cannes-Beitrag, der erste und seltene deutsche Cannes-Beitrag, da gab es so gut wie nie Filme von deutschen Regisseuren, Toni Erdmann. Dieser Beitrag, dieser Film verhilft der Regisseurin Maren Ade und dem deutschen Kino, so urteilt die Fachpresse, endlich wieder zu internationaler Bedeutung. Cannes ist natürlich die Crème de la Crème. Ist nicht so vulgär wie Hollywood oder wie die Berlinale. Das ist den Cannern viel zu vulgär. Was in Cannes ist, das ist Kunst. Das ist die erste Sahne. In diesem Jahr spricht man kaum über einen Film mehr als über Toni Erdmann oder Toni Erdmann, wie der Franzose und wie die Franzosen sagen. La Sensation Allemande heißt es in der französischen Presse. Porträts von Hauptdarstellerin Sandra Hüller zieren die Titelseiten. Der 69-jährige Theaterveteran Peter Simonicek wird in der Titelrolle so enthusiastisch gefeiert wie eine Neuentdeckung. Die beste 162-minütige deutsche Komödie, die Sie je gesehen haben werden, das schreibt der Hollywood-Reporter. Die Branchenbibel Variety berichtet von einem menschenfreundlichen, urkomischen Triumph. Da geht es darum, dass ein älterer Herr, der ist schon ganz ordentlich in die Jahre gekommen, schiefe Zähne und irgendwie, glaube ich, der trägt sogar Perücke, der geht seine erfolgreiche Business-Tochter besuchen und der ist das alles furchtbar peinlich. Hören wir mal kurz in den Trailer rein. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Sie sind zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käsereibe. Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben? I'm Tony Erdmann. I'm Consultant and Coach. Wow. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? I'm Ambassador Erdmann. And this is my secretary, Miss Stuck. Hello. Hi. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir. Wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Hast du in deinem Leben noch irgendwas vor, außer anderen Leuten ein Furzkissen unterzuschieben? Ich hab gar kein Furzkissen. I have to arrest you. So, und jetzt mach's bitte auf. Mit dem Schlüssel. I'm sorry, Bogdan. My father made a stupid joke. We have to solve this problem. Toni Erdmann heißt der Film. Übrigens, der startet am 14. Juli. Der erzählt eine ganz simple Geschichte. Als dem gemütlichen Musiklehrer Winfried Conradi, gespielt eben von diesem Simonicek, kurz nacheinander sein letzter Klavierschüler und sein geliebter altersschwacher Hund abhanden gekommen sind, reist er spontan nach Bukarest, um seine einzige Tochter, dargestellt von Hüller, zu besuchen. Die arbeitet dort als Unternehmensberaterin gerade an der Verschlankung eines Ölunternehmens und hat nichts weniger im Sinn, als sich um ihren alten Vater zu kümmern. Die beiden wissen schon seit Jahren nicht mehr, wie sie miteinander sprechen sollen. So, wer Lust auf solche Geschichten hat, auf solche Komödien, der Film scheint wirklich ganz gut zu sein. Werner, was hast du zu empfehlen den Hörerinnen und Hörern? Zu empfehlen habe ich was, aber Filme nicht. Ich meine, die besetzte Bank gibt es ja nicht mehr im Moment. Wir werden sie ja bald wieder aufmachen. Und deshalb aber, boykottierst du jetzt die deshalb, Kinos. Ja. Aber gut, man kann ja auch andere vernünftige Sachen machen, zum Beispiel heute. In Madrid fängt es jetzt gleich an, um 12 und in anderen Städten in Spanien, in 22 anderen Städten ganz unterschiedlich, abends um 8 oder 7, andere um 12, in Barcelona zum Beispiel um 17 Uhr in den Jardinets de Gracia. Heute werden wieder auf die Straße gehen, die sogenannten Marchas de la Dignidad, also der Würde, und wo eben dann geschossen werden soll gegen dieses Europa, das wir im Moment erleiden müssen, der Kürzung, der Arbeitslosigkeit, des Prekariats, der Prekarität, sage ich einfach mal, immer mehr Privatisierung, Geld transferieren in Steuerparadiese, TTIP-Unterstützung und sowas. Also in Madrid, jetzt gleich in der Puerta del Sol um 12 Uhr und heute Nachmittag in Barcelona um 17 Uhr in den Jardinets de Gracia, das ist da oben, wo zusammenlaufen oder sich kreuzen die Diagonal und der Paseo de Gracia. Mal sehen, ob sich dann diese Leute irgendwie treffen mit den anderen, die demonstrieren wegen der enteignenden Bank. Und dann, also Filme habe ich nicht, aber es gibt noch zwei interessante Ausstellungen. Eine, die beginnt am nächsten Mittwoch, am 1. Juni, von Lena Mucha. Der Name der Ausstellung ist Wonderful. Also das ist eine Fotoausstellung, habe ich vergessen zu sagen, ne? Das findet statt im Rahmen des Dogfield. Das ist das jetzt das 16. Festival von der Dokumentarfotografie. Und Lena Mucha, das ist eine Sozialanthropologin und eine Politikwissenschaftlerin, die, lese das gerade mal vor, wie das hier heißt in der Ankündigung. Wonderful ist das Porträt von Roma-Jugendlichen in den Vorstädten Barcelonas. 60% der Mitglieder dieser Gemeinschaft sind noch keine 30 Jahre alt. Das heißt also, dass die Jugendlichen schon sehr viel früh Verantwortung übernehmen müssen, praktisch beitragen müssen zum Haushalt, zum Wirtschaften. Und auf der anderen Seite stecken sie immer noch drin in diesen patriarchalischen Strukturen, Traditionen und kultureller sowie sozialer Globalisierung in einer der ältesten ethnischen Minderheiten. Das beginnt am nächsten Mittwoch und geht allerdings 2 Monate lang bis Ende Juli im Goethe-Institut. Und die andere Ausstellung, Harun Farocki, der Name ist Einstellung zur Arbeit, beginnt einen Tag später, am Donnerstag, glaube ich. Harun Farocki und Antje Ehmann in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Workshops zum Thema Arbeit. In 1 bis 2 minütigen One-Shot-Aufnahmen wurden verschiedenste Formen der Beschäftigung festgehalten, bezahlt oder unbezahlt, sichtbar oder unsichtbar, traditionell oder modern, ein einmaliges Projekt in Spanien. Einen Nachteil hat die Sache, es findet nicht im Goethe-Institut statt, diese Ausstellung, sondern in der Fundación Antoni Tàpies, und das ist in der Carrer d'Aragón 255, und leider muss man da Eintritt bezahlen, 7 Euro. Presseausweis mitnehmen für alle Contrabanda-Mitglieder. Zum Schluss etwas Kurioses. Meine Schüler und Schülerinnen, besonders die Katalanisten und katalanistisch Eingestellten, die waren stinksauer auf den FC Bayern München beim Abschiedsfest bzw. beim Abschiedsspiel von Pep Guardiola. Warum, werden Sie fragen? Da wurde im Münchner Stadion "E Viva España" gesungen. Und das ist für Katalanen eine große, große Beleidigung, ja fast schon eine Demütigung. Und das hat man mir da wirklich ganz ausführlich mit bitteren Gesichtern gesagt. Ich blende mal gerade die Szene ein. Also, man sieht hier auf der Tribüne Ribéry, Thomas Müller, schicke Sonnenbrille übrigens. Dann der Stadionlautsprecher, Mann, kündigt an, dass es nun zu Ende ist. Letztes Bundesligaspiel. Die Fans stehen da in ihren Bayern-Trikots mit Fahnen. Und sie singen jetzt für Pep Guardiola, Que viva España. Guardiola weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Die tragen da alle so schöne Werbetrikots von Double, also von einer Werbefirma. Da kriegen sie auch noch ordentlich ein paar Millionen für hingelegt. Nimmt man so nebenbei natürlich noch alles mit. Da ist der Fußballpokal, der Meisterpokal. Nein, ist der Pokal, nicht die Meisterschale. Das Endspiel war ja der Pokal. Es gibt ja die Meisterschale und den DFB-Pokal. Karl-Heinz Rummenigge, gut gelaunt. Alle tragen also dieses Doppel-T-Shirt und dieses elende Lied, oder nicht elend, das Lied ist natürlich schön, aber das Lied ist völlig ungeeignet, um einen katalanischen Trainer zu verabschieden. Das werden sie dem Bayern München Fußballverein aber nie vergessen. Wer da im Stadion war, war Alexander Osang, der schreibt im Spiegel einen lustigen Artikel zum Thema. Spiegelredakteur Osang, der sagte, gestern sah ich mir in der Allianz Arena das letzte Bundesligaspiel an, das vor allem deswegen interessant war, weil Pep Guardiola aus München verabschiedet wurde. Am Anfang marschierten Legenden aus den 25 Jahren auf, in denen der FC Bayern bisher deutscher Meister geworden war. Kahn, Ballack, die Katsche, Sepp, Bulle, wer kennt noch den Bullenrot, und der Kaiser natürlich. Weil aus dem ersten Meisterjahr niemand mehr lebt, repräsentierte diese frühe Zeit den Bayernhimmel sozusagen Uli Hoeneß. An all diesen Denkmälern musste Guardiola vorbei, bevor er die Meisterschale berühren durfte. Es regnete in Strömen, die Legenden hatten Schirme, er nicht. Außerdem bekam er von Karl-Heinz Rummenigge zunächst eine Plastik überreicht, die aussah, als habe Rummenigge sie im Hobbykeller eigenhändig zusammengebastelt. Schließlich wurde Guardiola mit Weißbier überschüttet, sodass er zur Pressekonferenz in einem T-Shirt erscheinen musste, das ihm zu groß war. Der Pressechef des FC Bayern stellte Guardiola als Jupp vor. Am Ende behandeln sie auch den stolzesten Katalanen wie einen Gastarbeiter, sagt Alexander Osang dazu. Ich dachte an Heinkes Schäferhund, an die Trainingsanzüge von Udo Lattek und daran, wie Beckenbauer einst ein Fußball vom Weißbierglas durch die ZDF-Torwand schoss. Das kam gut an. Im Stadion hing ein einziges kleines Fähnchen auf dem Stand Danke Pep. Natürlich sah Guardiola auch in dem zerknitterten, weiten T-Shirt gut aus. Seine Schönheit, so sagt Osang, kommt von innen. Ja, Eviva España zu singen, ist also der große Skandal im Barcelonismo. Das tut weh, das hat man nicht gerne und da bekommen die jungen Leute Kopfschmerzen. Du auch? Das können sie ja heute Nachmittag singen, dann in Mailand, wenn entweder Real Madrid oder Atletico gewinnt. Da können sie dann Viva España singen. Ne? Genau. Das ist natürlich auch enorm, dass eine europäische Stadt gleich zwei Clubs in die Champions League Endrunde ins Endspiel schickt. Das ist enorm und das, hoffen wir, nützt der neuen Bürgermeisterin in Madrid und nicht den dumpfen rechten Fanclubs. Die Atletico Madrid-Fans, das ist bekannt, sind sehr rechtsorientiert, neofaschistisch und bekannt dafür, dass sie gerne andere Fans, besonders linke Fans, zusammenschlagen, verprügeln. Und vor zwei Jahren kam es dann auch leider zu einem Totschlagsdelikt. Da haben sie einen Fan der River Blue von, glaube ich, La Coruña, Deportivo La Coruña, wirklich umgebracht. Auch wieder so ein Fall, wo dann vertuscht wurde und Zeugen haben widerrufen und so weiter. Ja, also das stimmt, das ist bekannt, rechtsradikale Anhänger Vielleicht gibt es auch linksradikale Anhänger von Atletico, das sind dann aber vielleicht 10 Leute oder so. Aber gut, also ist kein sympathischer Club. Atletico Madrid ist auch nicht sympathisch für die Art und Weise, wie sie spielen. Die praktizieren totalen Anti-Fußball. Jetzt natürlich die anderen, Real Madrid, was willst du da sagen? Sind auch nicht das Wahre. Die spielen ein bisschen schöner oder vielleicht ein bisschen besser, nicht so hässlich. Aber ich glaube, ich muss dann, wenn ich mir das Spiel angucke heute Abend, doch für Atletico Madrid sein, trotz allem, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, würde Madrid gewinnen, das Gesicht von Cristiano Ronaldo, das will ich nicht sehen. Also deshalb hoffe ich dann, dass Atletico gewinnt. Ich hoffe auch, dass Atletico gewinnt. Heute sind wir uns mal einig, aber aus einem ganz anderen Grunde, weil dann meine Schüler und Schülerinnen nächste Woche gute Laune haben. Die freuen sich immer, wenn Real Madrid verliert. In diesem Sinne, Werner, tschüss, schönes Wochenende, mach's gut. Tschüss, ich verabschiede mich mit einer ganz kurzen, schnellen, guten Nachricht zur Abwechslung mal. Für die Arbeit in den Gefängnissen bekommt die katholische Kirche jetzt in diesem Jahr doppelt so viel Geld wie seither. Statt 300.000 mehr als eine halbe Million. Und wie dann der Innenminister, der von Opus Dei ist, gefragt wurde, wie sich das verträgt, also Geld für, damit die Pfarrer ihre Messen abhalten können und so, wie sich das verträgt mit der Situation hier, Haushaltssituation und so, dann sagt er doch, die Zeit der Kürzungen ist vorbei. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Auch ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Werden Sie politisch aktiv, tun Sie etwas gegen das Unrecht, gegen die Kürzungen, gegen die Gemeinheiten, die uns von oben verordnet werden. Zum Schluss schalte ich mal kurz zu unserer Freundin nach Venezuela. Ay mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass auch wir hier im Niemandsland von Venezuelas linksradikalen Regierungen finanziert wurden. In diesem Sinne, Agur, tschüss, halten Sie die Ohren steif und werden Sie glücklich. Ciao. Leere Straßen, Kirchenglocken, Feiertag und stilles, totes Meer. Autos schweigen, Frauen kochen, aus den Fenstern dringt nichts her. Hier hab ich geträumt von Palmen, von Mädchen und Blumen an der Wand. Hier war ich der mit unerhörten Zeimen, wollt ein anderer sein mit Sonne in der Hand. Abends suchen, immer suchen, Jugendheim und spärlicher Applaus. Die Gitarre heiser von den Rufen und dann ein Lied vom anderen Klaus. Ja, die Sehnsucht und die Lieder vom fernen, fernen Meer. Ich lief oft fort, kam immer wieder, dann wog die Stadt nicht mehr so schwer. Berliner Sonntag, dann kam der Montag, alle freuten sich auf Samstag schon am Donnerstag. Dann kam der Freitag, da hieß es Zahltag. Und jetzt redet die Stadt wie ein, du wirst niemals ein anderer sein. Da ist der Weg, da steht die Bank, da fließt die Spree. Sie ist Ines, sie wollt mich küssen. Aus Angst, dass ich alles richtig mach, wollt sie vom Küssen nichts mehr wissen. Da sind die Ecken und die Türen, die damals schrien: Du darfst nicht, du kannst nicht und du willst nicht und du musst. Und ich lauf die Straßen ab im Sonnenlicht, beginne neu aus purer Lebenslust. Berliner Sonntag, dann kam der Montag, alle freuten sich auf Samstag schon am Donnerstag. Dann kam der Freitag, da hieß es Zeittag. Doch wer die Wahl hat, wird nicht gleich ein anderer sein. Berliner Sonntag, dann kommt der Montag, und am Mittwoch werde ich mich auf Samstag freuen. Dann kommt der Freitag, da heißt es Zeittag. Doch jetzt redet die Stadt mir ein. Jetzt redet die Stadt mir ein. Du wirst nicht